Sonnenschein, Retronom, Arcades, wir laden euch ein. Joystick in der Hand, der Puls wird laut, wir sind die Helden, die das Spiel vertraut. Wir sind Sandra und Mattos, wir sind das Retronom. Pinn läuft die Kugel, fliegt wie ein Blitz. Wo die Herzen gewinnen, da ist unser Sitz. Air-Hockey, der Puck tanzt wild im Kreis. Mit jedem Treffer wird das Spiel heiß. Wir sind Sandra und Mattos, wir sind das Retronom. Der Countdown läuft, die Spannung steigt. In der Topscore-Liga wird kein Punkt vergeigt. Wir schießen, wir siegen, das Publikum schreit. Die Arkanz, unser Königreich, weit und breit. Pin Boys, die Kugel fliegt wie ein Blitz. Wo die Herzen gewinnen, da ist unser Sitz. Air Hockey, der Puck tanzt wild im Kreis. Mit jedem Treffer wird das Spiel heiß. Die Münzen klirren, die Punkte explodieren. Wir sind Sandra und Mattos, die nichts verlieren. Das Herz der Arkan schlägt im Takt. Ein Highscore-Rekord, der alles packt. Pin muss die Kugel fliegen.